إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter, inshallah, mit unserem ganz normalen Programm. Und zwar heute machen wir weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin, barakallahu fikum. Und zwar, wir fangen bei Kapitel 60 an. Ich denke, wir haben das letzte Mal bei diesem Kapitel gestoppt, bei Kapitel 60. Deshalb machen wir weiter, bi'idhni ta'ala, babu al-karami wal-judi wal-infaqi fi wujuh al-khayr, thiqatan billahi Subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Großzügigkeit und Spenden für wohltätige Zwecke und Vertrauen auf Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الله سبحانه وتعالى رزقنا بهذا المال، وهذا المال فتنة وامتحان لصاحبه. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أي هذا المال الذي أعطانه الله سبحانه وتعالى، فيه هذا المال فيه امتحان وفتنة للإنسان، فإما أن ينفق هذا المال في وجوه الخير، وأما أن ينفق هذا المال في وجوه الشر. فمن أنفق في وجوه الخير فهذا يرزقه الله سبحانه وتعالى ويكون له بهذا المال أجر، أما الذي ينفق هذا المال في وجوه الشر فهذا الذي خسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما أن يكون المال نعمة للإنسان في الدنيا ويكون بالنسبة للإنسان حسنات يوم القيامة، وإما أن يكون هذا المال نقمة على الإنسان في الدنيا وهو يظن أنه يتلذذ به ويكون له عذابا يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إذا بذل الإنسان وأنفق لابد أن يكون واثقا بأن الله سبحانه وتعالى يعطيه، بل يخلف هذا العبد ما أنفق. فالذي ينفق لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يخلفه، أي يعطيه خلفا عنه، إما الخلف أن يكون مالا مثله أو أن يعطيه الله سبحانه وتعالى في أمر آخر أو في أمر آخر يعطيه شيئا غير هذا المال. ولذلك بارك الله فيكم، الإنسان طالما أنفق لله سبحانه وتعالى وأعطى لله سبحانه وتعالى فإن الله يعطيه خلفا عنه، خلفا عن هذا المال الذي أعطاه لله سبحانه وتعالى. وأما الآية بارك الله فيكم هنا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي أن الله سبحانه وتعالى يعطيكم بدل هذا الذي أنفقتم لله سبحانه وتعالى. وما قوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني الإنسان إذا أعطى خير فإن الأجر سيكون للإنسان، والإنسان عليه أن ينفق لله سبحانه وتعالى، والذي ينفق خيرا فإن الله سبحانه وتعالى يفيه خيرا من ذلك الخير من ذلك المال الذي أنفق. وما تنفق من خير فإن الله به عليم. انتبهوا يا أخوة، لما يربط الله سبحانه وتعالى علمه بمسألة في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني أن هذه المسألة عبادة وفيها خير. لذلك يقول تعالى: وما تنفق من خير، أي من مال، فإن الله به عليم، أي أن الله يعلم ما تنفقون. وهنا ربط العلم بالإنفاق يعني أن إنفاق المال عبادة، وأن الذي ينفق لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا من ذلك المال، وما نقص مال من صدقة، أي المال ما ينقص وإنما المال يزيد بالصدقة، ولكن أكثر الناس ما يفهم هذا الأمر. نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. Großzügigkeit und Spenden. Großzügigkeit und Spenden für wohltätige Zwecke und Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das wird hier besprochen, nachdem wir gesprochen haben über verschiedene Themen in den anderen Kapiteln, und zwar, dass man selber arbeitet, dass man von dem, was man von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, spendet, dass man bescheiden im Leben bleibt und dass man nicht gierig ist im Leben. Und wenn man auch arm ist in diesem Leben, dann sollte man versuchen, auch für Allah subhanahu wa ta'ala zu spenden. Und da sollte man immer das im Vordergrund halten, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Vermögen unter den Menschen verteilt hat. Das wird dein Anteil von dem Vermögen wirst du bekommen. Und was Allah dir geschrieben hat in deinem Buch, bevor du geboren bist, wirst du von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Aber die Leute sind zwei. Entweder eine Person, die großzügig ist, eine Person, die für Allah gibt und spendet, oder eine Person, die geizig ist und die will nicht spenden, oder eine Person, die spendet und die gibt, und eine Person, die großzügig ist in den Bereichen von Khair, in den Bereichen von Güte, oder eine Person, die, wal'iyadu billah, gibt, aber in Bereichen von dem Schlechten, von den kriminellen Bereichen oder von in den Bereichen des Schlechten religiös gesehen. Das heißt, es gibt Leute, die großzügig sind, aber der ist großzügig, der trinkt Alkohol, oder großzügig mit Haram, in verbotenen Dingen. Es gibt das und das. Aber hier, das geht darum, Großzügigkeit in den Sachen, in den Bereichen, die gut sind, die in der Religion verankert sind. Und der Autor, rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi, der hat immer ein System. Und sein System ist so, der bringt erstmal die Ayat. Die Ayat. Nicht alles natürlich. Ich meine, wenn wir jetzt über Spenden für Allah subhanahu wa ta'ala, die Ayat im Koran alle auflisten würden, da brauchen wir, weil so viele Ayat sind das. Aber der bringt nur hier über dieses Thema, das ist Spenden für Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar in Surat Saba, die Surah 34, die Ayat 39. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Und ihr gebt nichts als Spende hin, ohne dass Allah es euch ersetzt. Was ihr gebt, wird ersetzt von Allah subhanahu wa ta'ala. Die andere Ayah ist von Surat al-Baqarah. Das war die Ayah 272. Was ihr an Gutem spendet, das ist für euch selbst. Und ihr spendet nicht, es sei denn aus Verlangen nach dem Angesicht Allahs. Und was immer ihr an Gutem spendet, das soll euch voll zurückerstattet werden. Und es soll euch kein Unrecht zugefügt werden. Die Ayah 273. Und was immer ihr an Gutem spendet, wahrlich, Allah weiß es wohl. Das geht hier darum, in diesen drei Ayah. Das geht um Spenden und Geben für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du gibst für Allah subhanahu wa ta'ala, und pass auf, das ist sehr wichtig, wenn man sagt, du gibst für Allah. Also deine Absicht ist für Allah. Du gibst einem Armen zum Beispiel, eine arme Person kommt zu dir und sagt, ja, ich möchte essen. Dann gibst du ihm was. Aber deine Absicht muss für Allah sein. Also ich gebe diese Person, damit er isst oder trinkt, für Allah. Nicht nur um der Person zu helfen. Sondern meine Absicht muss für Allah sein, beim Spenden. Weil wenn deine Absicht nicht für Allah ist, dann wird Allah von dir nicht annehmen. Dann musst du immer für Allah spenden und dann geben. Und du musst auch davon ausgehen, Wenn du spendest, dann wird Allah dir das ersetzen und zurückerstatten. In einer Form, was du vielleicht nicht kennst. Es kann sein, dass du das Gleiche bekommst. Angenommen, du spendest 1 Euro und du arbeitest, dann bekommst du diese Euro sofort. Und der Professor sagte, das Vermögen wird nicht durch Spende weniger, sondern dein Vermögen wird durch Spende mehr. Natürlich, wenn du das den Leuten sagst, werden sie sagen, was sagst du? Ich gebe jemandem 10 Euro als Spende. Angenommen, ich habe in der Tasche 100 Euro und ich gebe jetzt 10 Euro. Dann sind das 10 Euro weniger. Ich habe 90. Und ihr sagt uns, das Vermögen wird mehr durch Spende, aber ich habe jetzt 90. Wie wird das mehr? Erstmal muss man verstehen, was damit gemeint wird. Dein Vermögen ist nicht das, was du hinterlassen wirst, sondern dein Vermögen ist das, was du in diesem Leben gegeben hast. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das für dich anrechnet, am letzten Tag. Erstens. Zweitens, ja, die 90, die du noch hast, weil du diese 10 gespendet hast, es gibt Segen in diesem 90, die ist mehr als die 100, wenn du diese 100 bei dir gelassen hättest. Ja? Aufpassen in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum. Das heißt, wenn du für Allah subhanahu wa ta'ala spendest, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dein Vermögen segnen. Das heißt, das wird mehr. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir das, was du gespendet hast, ersetzen, subhanahu wa ta'ala, und zurückerstatten. Und dieses Wort, yukhlifuhu, ist sehr schön. Und dann die Ayah hier, und was immer ihr an Gutem spendet, wahrlich, Allah wird es wohl, weiß es wohl. Pass auf, es gibt eine Regel im Koran. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Tat mit seinem Wissen verbindet, das heißt, diese Tat ist gut. Außer, dass Allah subhanahu wa ta'ala warnt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala warnt, das bedeutet, das, was die Leute machen, ist nicht gut. Aber hier, später. Aber hier, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, da muss man diese Sache genau verstehen. Allah weiß, was ihr spendet. Das heißt, Spenden für Allah ist eine gute Tat. Und immerhin, wenn man für Allah subhanahu wa ta'ala spendet, dann sollte man das vergessen. Das ist eine Sache, die die Leute verstehen müssen. Wenn man etwas gibt, da sollte man nicht mehr nachhaken. Wenn man für Allah gespendet hat. Aber wenn man nicht für Allah gespendet hat, das ein Zeichen ist, dass die Absicht nicht richtig war, wenn man nachhakt. Oder wenn man den Leuten sagt, ja, ich habe dir das gegeben, ich habe dir gespendet und so was, dann hast du deinen Lohn verloren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Das heißt, ihr sollt nicht eure Spenden vereiteln durch Mann und Adha, das wird durch, dass man den Leuten immer sagt, vorhaltet, ich habe das und das und das gegeben. Oder Adha, indem man den Leuten sagt, ja, ich habe dir das gegeben, dann mach mir das und tu mir das. Und leider die meisten Leute in unserer Zeit, die Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Dieser Gedanke muss immer dabei sein. Wenn ich spende, ich gebe für Allah. Ich hake nicht nach. Und wenn ich das für Allah gegeben habe, dann muss ich davon ausgehen, Allah subhanahu wa ta'ala, das ist für ihn jetzt, Allah subhanahu wa ta'ala braucht nicht unsere Spende. Aber das ist die Form. dass du für Allah subhanahu wa ta'ala was gibst, weil du davon ausgehst, Allah hat dir dieses Vermögen gegeben und Allah wird dich am letzten Tag für dein Vermögen befragen und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Vermögen uns gegeben als Prüfung. Weil die Leute, es gibt eine Person, die für zwei Leute, jemand hat 1000 Euro, 1000 Euro. Einer gibt 1000 Euro, indem er zum Beispiel für seine Familie was kauft, er gibt, spendet für Allah und so weiter. Die andere Person, der kauft damit Alkohol, der, wal'iyadu billah, er geht zu, wal'iyadu billah, schlimmen Häusern und so weiter. Und er gibt sein Geld. Beide haben was gegeben. Aber der bekommt Lohn. Und der bekommt Sünden durch dieses Vermögen. Deshalb, Vermögen ist eine große Prüfung. Und jeder von uns muss aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu wa barakallahu wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal la hasada illa fithnatayn la hasada illa fithnatayn rajulun آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم معناه ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. لا حسد إلا في اثنتين. الحسد في ديننا منهي عنه. الحسد في ديننا منهي عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. أي نهانا عن الحسد والله سبحانه وتعالى نهانا عن الحسد. ولكن هنا من باب أنه إذا كان الحسد في شيء فهو في هاتين المسألتين وهنا بمعنى الغبطة. ما معنى الغبطة وما معنى الحسد؟ الحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه وأن يأخذ هو تلك النعمة. وأشد الحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه ولو لم يأخذها هو. وخاصة الحسد يكون في أمور الدنيا. أما الغبطة فهي أن يتمنى العبد أن يكون لديه ما عند أخيه من الخير في هاتين المسألتين ويتمنى أن تبقى النعمة وأن تزيد عند أخيه. هذا يسمى الغبطة. وهذا الفرق بين الحسد والغبطة. لذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خير. ننتبه لهذه المسألة. رجلا لا حسد إلا في اثنتين، أي ما عندنا حسد في ديننا إلا في اثنتين بمعنى الغبطة. فلا يغبط أحد إلا على هاتين. رجل آتاه الله مالا، الله آتاه مالا، والمال لا يعني المال، قد يكون عقار، قد يكون أرض، قد يكون زرع، قد يكون ذهب، فضة، إلى غير ذلك، خيل، إلى غير هذه الأمور، يعني زينة الدنيا عموما. فرجل أعطاه الله مالا، رزقه مالا، فهذا الرجل سلطه على هلكته في الحق، يعني هذا ينفق في سبيل الله وينفق في الخير ويعطي في أعمال البر، إعانة فقير، بناء مسجد، بناء مدارس، طباعة كتب، إلى غير ذلك، ينفق ماله. فهذا يغبطه الآخر ويقول الآخر لو كان لي مثل هذا لفعلت كما فعل ولأنفقت كما أنفق. فهذا إن شاء الله له أجر النية مثل الآخر، فهما في الأجر سواء. أما الآخر فهو الذي، طبعا انتبه، إنسان عنده مال، واحد عياذ بالله أنفق المال في الشر والثاني في الخير، هذا في الخير. أما الإنسان اللي يكون عنده مال وينفقه في الشر، فيأتي واحد آخر ويقول لو كان لي مثل هذا المال لفعلته مثله، فهما في الوزر سواء، من باب النية. الآن الآخر الذي يغبط هو الرجل الذي أتى الله الحكمة، الحكمة العلم، الحكمة هنا العلم. رجل آتاه الله علما، فالناس الذين أوتوا علما إما يا أخوة رجل آتاه الله علما فهو تعلم ويعلم ويدعو إلى العلم، فهذا أحسن ناس، هذا أحسن ناس. رجل آتاه الله علما فتعلم ولكن لم يعلم الناس، فهذا أقل درجة، هو عنده ولكن ما يستطيع يعلم. رجل آتاه الله علما فكتم هذا العلم وما استفاد له ولا فاد غيره، فهذا والعياذ بالله هذا الدرجة الثالثة. وأما الدرجة الأخيرة فهو الرجل الذي ما آتاه الله علما أصلا. هذا على ماذا يحسد؟ الإنسان يحسد على العلم الذي عنده، مثل إنسان آتاه الله القرآن فيقول الإنسان والله لو كان عندي مثل هذا لا يا ليت لي إمكانية أنه يكون عندي مثل القرآن، هذا ما في شيء، ولكن أن يتمنى لبقاء النعمة على أخيه، فانتبه في هذا. بارك الله فيك جزاك الله خير. يا أخو بارك الله فيكم، حديث 544 by Oish by Mia. This is a moment 544. Yeah, by Mia 539. We have in 5. Yeah, 5. 5 unterschied. Ibn Mas'ud Ridwanullahi alayhi Ibadifa. Das Allah Gesandte sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallam sagte: Nur auf zweierlei darf man neidisch sein. Auf jemanden, der von Allah mit Reichtum bedacht wurde und der es auf rechte Weise um Allahs Willen ausgibt. Und auf jemanden, dem Allah Weisheit verliehen hat und der danach lebt, urteilt und unterrichtet. Das bedeutet, dass jede andere Art von Neid nicht erlaubt ist. Al-Bukhari und Muslim. Al-Hadith wurde bei Al-Bukhari und Muslim. Ich bin mit der Übersetzung nicht so begeistert. Von dieser Übersetzung bin ich nicht begeistert, weil die Bedeutung anders ist im Arabischen. Der hat gesagt, es gibt, man darf kein Neid haben, außer zwei Fällen. Der erste Fall ist, dass jemand von Allah subhanahu wa ta'ala Vermögen bekommen hat und فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ بِالْحَقِّ. Das wird Allah, dieses Vermögen hat diese Person benutzt gegen seine Feinde und der hat das gegeben gegen seine Feinde Allahs. Und eine Person, der bekommt die Weisheit wird wissen, فَهُوَ يَقْضِي بِهَا, das wird urteilt damit, وَيُعَلِّمُهَا, das wird unterrichtet mit diesem Wissen. Barakallahu fikum, Neid in unserer Religion ist verboten. Neid ist verboten im Islam. Aufpassen. Und wenn wir hier sagen, la hasada illa fi ithnatayn, wie der Prophet Sassum gesagt hat, das geht hier, wir haben eine Art in der arabischen Sprache, dass man das Wort benutzt und die hat eine Bedeutung, aber manchmal nimmt dieses Wort das Gegenteil. Das bedeutet, dass das entgegengesetzte Bedeutung. Und dies nennt man hier, was hier im Hadith ist, dies nennt man Ribta. Ribta. Ribta bedeutet, was bedeutet Hasad? Neid. Neid bedeutet, ich wünsche mir, dass was du hast, ich wünsche mir, dass das mir gehört und dass es von dir weggeht. Das ist Neid. Die schlimmste Form von Neid ist, ich wünsche mir nur aus Neid, dass dir die Gabe Allahs weggenommen wird. Egal was passiert. Ob ich das bekomme oder ein anderer, egal. Hauptsächlich, du verlierst die Gabe. Das ist die schlimmste Art. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الله بث القرآن أربعين سورة البقرة. Viele unter Leuten der Schrift, Juden Christen, die wünschen sich, dass ihr Kuffar Wahrheitsverweigerer werdet, weil sie neidisch auf euch sind. Das heißt, es ist lieber, dass ihr eure Religion verlässt und Glaubensverweigerer, oder sagt man ungläubig, obwohl dieses Wort werdet, weil sie euch beneiden. Die zweite Form von Neid ist, man wünscht sich, zum Beispiel, angenommen, du hast eine schöne Uhr. Schöne Uhr. Ich wünsche mir, dass diese Uhr mir gehört, nicht dir. Das ist die Form von Hasad. Die dritte Form ist, ich wünsche mir etwas dunia-mäßig. Das wird dunia-mäßig nicht religiös. Und das darf ich nicht. Wenn ich finde bei dir ein Auto, sage ich, ja, ich wünsche mir auch so ein Auto wie dann. Auch möge Allah für dich das Segen, sollte man nicht. Jetzt Al-Ribta, was ist Al-Ribta? Was hier gemeint wird. Ich wünsche mir, ich zum Beispiel, ich sehe, dass du gut lernst, Koran, oder betest in der Nacht, oder du machst etwas Gutes. Dann wünsche ich mir auch, dass ich so gut werde wie du. Das darf ich. Aber unter einer Bedingung, dass ich auch den Wunsch äußere, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir weiter diese Gabe gibt und dass du dir deine Gabe behältst. Deshalb ist kein Problem. Das heißt, wenn wir Ribta haben, dann in diesen zwei Themen. In Wissen und in Vermögen nicht. Darf man reicher wird oder darf man dieses Vermögen verbraucht in Sachen, die schlecht sind, sondern in den Themen, die gut sind. Und das ist hier ein Beispiel. Also das geht hier um zwei Beispiele, und zwar jemand hat Vermögen, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Vermögen gegeben. Diese Person benutzt dieses Vermögen, um die Feinde, um die schlechten Leute und so weiter zu bekämpfen. Und eine Person sagt, ja, ich wünsche mir auch so viel Vermögen. Mal eine Person sagt, auch wenn ich so viel Vermögen habe wie dieser reiche Mann, ich werde das Gleiche machen, ich werde Moscheen bauen, ich werde Gutes tun, ich werde Bücher drücken und das. Dann, inshallah, bekommst du den Lohn für deine Absicht wieder. Und eine Person hat Wissen von Allah bekommen. Und mit diesem Wissen richtet man, mit diesem Wissen lebt man, mit diesem Wissen praktiziert man und unterrichtet man. Und das Wissen, wir haben verschiedene Stufen. Die beste Stufe des Wissens ist, eine Person hat Wissen, hat gelernt, bringt bei, lehrt und unterrichtet und urteilt mit diesem Wissen. Das ist die beste Person. Die andere Stufe ist, eine Person hat Wissen bekommen und der benutzt dieses Wissen für sich selber und er lebt danach. Das ist die zweite Stufe. Die dritte Stufe, eine Person hat Wissen bekommen, aber der geht nicht danach. Aber der kennt, der weiß. Das ist die dritte Stufe. Und die vierte Stufe, das ist die schlimmste, und das ist, eine Person hat kein Wissen. Und der versucht auch nicht nach Wissen zu suchen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Meine, wenn eine Person Wissen hat und da wünscht man sich auch das Gleiche, das ist das Richtige. Da bekommt man, zum Beispiel, du siehst eine Person, die liest gut Koran, sagt, ja, ich hätte auch, oder ich wünsche mir, dass Allah mir das Gleiche gibt wie dieser Bruder, und möge Allah für diesen Bruder segnen, dann ist das kein Problem. Aber wenn du den Wunsch hast, ja, ich möchte das haben, und du willst nicht, dass er das behält, das darfst du nicht. Dann ist das Neid. Aufpassen, wie du sagst. Meine Bibel Saudi, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وهذا حديث عظيم وحكمة عظيمة، وهو من جوامع الكلم يا أخو، هذا من جوامع الكلم فعلا. يعني من منا مال وارثه أحب إليه من ماله؟ ما في أحد. قالوا ما في أحد يا رسول الله. قال ما قدمتم فهو المال مالكم، وما أخرتم فهو لوارثكم. يعني يا عبد الله افهم أن مالك هو ما قدمته في هذه الدنيا لله، أما الذي سيبقى وهذا معروف، لما تموت هل ستأخذ المال معك إلى القبر؟ لا. فلذلك مال الوارث هو الذي بعد ما تموت، أم هو الذي قدمته لله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوة قال الله تعالى، قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. حديث 540 ابن مسعود آخر رضو الله عليه بليفة دست اقزمت الله صلى الله عليه وسلم seine Gefährten einmal fragte. Das ist eine Weisheit. Der Prophet sallam fragte seine Gefährten und sagte: Wer unter euch liebt den Besitz seines Erben mehr als seinen eigenen Besitz? Die Gefährten antworteten: O Gesandter Allahs, es gibt unter uns niemanden, der nicht seinen Besitz am meisten liebt. Darauf sagte er: Sein Besitz ist das, was er im Voraus ausgibt, und was er zurückbehält, gehört seinem Erben. Das ist bei Al-Bukhari. Das ist eine Weisheit hier. Und das ist eine Sache, wenn du dir nur überlegst. Natürlich, manche Leute werden das niemals verstehen, was hier gemeint wird. Das heißt, du hast dein Vermögen und deine Erben haben Vermögen. Dein Erben, die haben das von dir bekommen. Was ist dir lieber? Das Vermögen von Erben oder dein Vermögen? Natürlich mein Vermögen. Aber was ist dein Vermögen? Das ist alles dein Vermögen eigentlich. Aber du hast 1000 Euro und du stirbst. Und diese 1000 Euro, die bekommen deine Erben. Das ist auch dein Vermögen. Aber der Prophet will uns hier etwas erklären. Was du hinterlassen hast, das ist für deine Erben. Was dein echtes Vermögen, was dein echter Besitz ist, ist das, was du in diesem Leben für Allah ausgegeben hast. Und deshalb, wenn man sagt, wenn du mehr gibst, dann bist du reicher bei Allah. Das heißt, wenn du mehr gespendet hast, dann bist du reicher bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und was, wenn du hier geiziger bist in diesem Leben, dann bist du bei Allah nicht reicher. Weil wenn du stirbst, du wirst nicht deine 1000 Euro mit ins Grab nehmen. Du wirst das nicht. Sondern deine Erben werden das haben. Aber was du hier in diesem Leben gemacht hast, gegeben hast, gespendet hast, das ist dein richtiges Vermögen in dieser Dunya. Und das ist, Wallah, wenn wir das verstehen, richtig verstehen, dann wird man nicht mehr gierig in diesem Leben sein, sondern dann wird man, barakallahu, da will man anders denken. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, anfiq, ya ibn Adam, yunfaq alik, spende und gebe für Allah aus, dann wird Allah dir das ersetzen und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir das geben, was du gegeben hast. Deshalb, wenn man sagt, ma naqasa malun min sadaqa, dein Vermögen wird nicht durch die Spende weniger, da hat man jetzt verstanden, was damit gemeint wird. Wenn du spendest, das wird, dein Vermögen ist mehr geworden bei Allah. Weil wenn du stirbst, dann dieses Vermögen ist nicht mehr deins, das von deinem Erben. Dein Vermögen ist, was du gegeben hast in diesem Leben. وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه اتقوا النار ولو بشق تمرة بارك الله فيكم أي الإنسان يحمي نفسه من النار ويجعل بينه وبين النار حاجزا بالإنفاق في سبيل الله ولو بشق تمرة بنصف تمرة فعائشة رضي الله عليها كانت تصدق شق التمرة وتتأول تقول كم من ذرة فيها لأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فكم ذرة فيها شوف هذا من العلم رضي الله عليها بارك الله فيكم حديث 546 bei euch Adi ibn Hatim al-Tai sagte, schützt euch, vor, dass der Prophet ﷺ sagte, schützt euch vor der Hölle, auch wenn ihr die Hälfte eines Dattelstückes spendet. Das war Bukhari Muslim. Was bedeutet das? Das heißt, wenn du für Allah spendest, dann machst du einen Schutz zwischen dir und der Hölle. Auch wenn das die Hälfte von Dattelstück ist. Meine, was ist die Hälfte von Dattelstück? Das ist gar nicht. Doch, das ist was. Aisha radhiyallahu anha hat die Hälfte von Dattelstück gespendet. Hat man nicht gesagt, die Hälfte, da hat sie gesagt, ja. Wie viele Atome hat diese? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer Atomgewicht für Allah Gutes tut, dann wird man das bei Allah subhanahu wa ta'ala natürlich ersetzt bekommen. Und wie viele Atome hat ein Stück von Datteln oder die Hälfte von Datteln. Und das ist das Wissen, wenn man das versteht und weiß. Nicht, dass man, weil manche Leute sagen, nein, entweder spende ich richtig viel oder spende ich gar nicht. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala gibst du und Allah subhanahu wa ta'ala ersetzt dir. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق انفاق الذي لا يخاف الفقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بأن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى فذلك لما كان يسأل عن شيء فكان يعطي ما يقول بالمرة لا حتى لو ما يعني ما كان عنده شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي حي الله يعني أي شيء بحيث أنه ينفق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم جابر اتصيلته dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم niemals nein sagte wenn er von jemandem etwas gebeten wurde das war Bukhari Muslim was bedeutet das ein arme Person kommt zum Propheten und sagt oh Prophet gib mir etwas für Allah der Prophet hat immer was gegeben niemals hat er nein gesagt صلى الله عليه وسلم weil der Prophet صلى الله عليه وسلم verstanden hat und verinnerlicht hat Das Vermögen kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Lebensunterhalt kommt von Allah. Deine Versorgung kommt von Allah. Und es hat der gehabt. Der hat keine Angst gehabt, dass er arm wird. Weil er weiß, sein Rizq kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Bedeutung sollten wir verstehen. Jetzt aber, wenn jemand dir sagt, gib mir was und sagst nein, ist das verboten? Nein, das ist nicht verboten. Nicht, dass man denkt jetzt, ja, weil der Prophet ﷺ niemals Nein sagte, dann ist das für uns auch. Das ist nicht so. Aber der Prophet ﷺ war vollkommen in diesem Bereich. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Aber wir sind nicht so wie der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Das heißt, wir haben drei Ayat und drei Hadithe oder vier. Und zwar, La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malam fasallatahu ala halakati bil haq. Wa rajulun atahu Allahu hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Kadhalik an ibn Mas'ud, ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi. Qalu, ya Rasulullah. ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وعن عدي بن حاتم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال ألا. متفق عليه. بارك الله فيكم. دي حديثة دي فيها دوش كنو من هذا الإرسمان. Es gibt keinen Neid außer in zwei Vermögen, wenn man das für Allah spendet, und zweitens Wissen. Zweitens, Barakallahu fikum, der Prophet fragte, wer mag oder liebt das Vermögen von seinem Erben mehr als sein eigenes? Haben sie keiner. Wenn er sagt, was ihr gespendet habt, ist euer Vermögen. Und was ihr hinterlässt, dann geht das an eure Erben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, fürchtet oder schützt euch vor der Hölle, auch wenn ihr die Hälfte eines Dattelstückes für Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und Jabir sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde immer gebeten. Das wird jemand hat ihm, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat immer, ja, niemals Nein gesagt. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, möge Allah subhanahu wa ta'ala an uns alle nehmen. Unser Programm damit die Brüder und Schwestern auch im Internet wissen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. ما بتكون هدي. عليكم السلام. خلي أخوك ينزل لي مي زمزم. هذا الجديد اللي جبته بالكيس الأحمر. ويجيب معه شو اسمه بريق مي. هذا البريق شو اسمه الزجاج. وخلي يجيب لي هذا الكيس الأبيض اللي فيه الطواقي والسواك. إيه هذا اللي بالكيس الأحمر. مو كانستر. وخلي شو اسمه. وبعتي لي اللحظة. وبعتي لي التمر. التمر هذا اللي بالعلبة مثل القلب. التمر التمر التمر اللي في اللي في خلي يجيبهم كلهم تحت. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. طيب إيه بارك الله فيكم جزاك الله خير. unser Programm damit die Brüder und Schwestern auch im Internet das wissen. Diese Woche machen wir normal. Das wird 19:30 Uhr. Morgen machen wir Subul Salam. Mittwoch machen wir inshallah Sahih al-Adab al-Mufrad. Dann Donnerstag machen wir weiter mit At-Tirmidhi. Und Barakallahu fikum, Freitag machen wir Koran. Ab kommende Woche wird inshallah wird das Programm geändert. Und zwar folgendes, Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ich hoffe, dass die Brüder und Schwestern im Internet das notieren, damit sie das nicht vergessen. Und zwar, Montag bleibt es, wir fangen hier bei uns in der Moschee mit Koran auswendig lernen. Wir haben zwei Kurse in der Moschee, Koran auswendig lernen. Und deshalb, es gibt manche, die vielleicht auch per Internet mitmachen wollen. Ich habe damit kein Problem, dass ihr zuhört, was wir hier machen. Das ist, Barakallahu fikum, ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr, die Wachtbahn. Ab 19 Uhr, inshallah. Ab Montag, Barakallahu fikum, kommenden Montag, der Unterricht, inshallah, fängt an so ungefähr 20:20 Uhr, weil wir inshallah hier eventuell Isha-Gebet 20 Uhr beten. Deshalb machen wir zwischen 19 und 20 Uhr, von Montag bis Donnerstag. 19 bis 20 Uhr, von Montag bis Donnerstag, machen wir Koranunterricht, Barakallahu fikum. Und da haben wir zwei Gruppen. Es gibt eine Gruppe, die machen Koran, die werden Koran auswendig lernen, Montag und Mittwoch. Und eine Gruppe Dienstag und Donnerstag. Dienstag und Donnerstag, die sind die Fortgeschrittenen, die schon Arabisch kennen. Und Montag, Woche, die sind die, sage ich jetzt, die neu sind, die nicht viel Koran gelernt haben. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Das ist das neue Programm. Wer von euch mitmachen möchte, der soll Bescheid sagen in diesen paar Tagen. Und bald, wie ich schon verkündigt habe, werden wir inshallah mit dieser Prüfung anfangen. Ich werde euch bestimmte Themen sagen, bi'idhnillahi ta'ala, bezüglich Spezialunterrichte für die Brüder und Schwestern, die natürlich ihr Wissen mehr, barakallahu fikum, bi'idhnillahi ta'ala, vermehren wollen. Damit sie sozusagen auf Dawah anfangen. Das werden wir inshallah auch das im Februar anfangen. Das heißt, ich werde jetzt die Prüfung vorbereiten und dann werden die Brüder und Schwestern eine Prüfung, die mitmachen möchten, die werden erstmal eine Prüfung absolvieren. Diejenigen, die inshallah, sage ich jetzt, bestehen, werden aufgenommen, die anderen nicht. Und unsere Unterrichte bleiben die gleichen. Das bedeutet, diese Unterrichte in der Woche, nur eine Änderung wird geben, und zwar Donnerstag, wir machen eine Woche Sahih al-Tirmidhi und eine Woche Tafsir vom Koran. Okay? Das wird der Plan ab nächster Woche ist so. 19 bis 20 Uhr Koran auswendig lernen, mit einem System, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber auf jeden Fall. Und dann 20 Uhr 20 oder 20 Uhr 25 bis ungefähr 9 Uhr 15 Abend natürlich machen wir den ganz normalen Unterricht. Montag Riyad Salihin, Dienstag Subul Salam, Mittwoch Sahih al-Adam Mufrad, Donnerstag eine Woche At-Tirmidhi, eine Woche Tafsir vom Koran, Freitag bleibt Koran, bi'iznihi ta'ala. Samstag, Sonntag bleiben wir bei unserem islamischen mobile Akademie, barakallahu fikum. Und zwar dieses Mal sind wir inshallah am 28. und 29. im Süden. 28. nach Asr Karlsruhe mit zwei Themen. Einmal weiter Al-Shama' al-Muhammadiyya von At-Tirmidhi. Und das andere, Al-Ikhtilaf, Anwa'uhu wa Dawabituhu, das bedeutet Meinungs- oder Ansichtenunterschiede zwischen den muslimischen Gelehrten, die Arten davon und Gründe dafür und was sind die Maßstäbe für dieses Thema. Und dann, barakallahu fikum, nach Maghrib sind wir in Pforzheim und nach Isha in Zuffenhausen bei Stuttgart. Da machen wir weiter mit Erklärung von Sahih al-Bukhari. Und Sonntag, barakallahu fikum, 10.30 Uhr in Göppingen machen wir einen Vortrag, einen allgemeinen Vortrag. Nach Asr-Gebet dann in Augsburg, inshallah, machen wir weiter mit zwei Themen, ein allgemeines Thema und Sifat Salat al-Nabi weiter. Und nach Isha machen wir weiter, wie in Italien, in München, Bednital. Dann übernächste Woche, am 4. und 5. 4. haben wir Seminar in Leipzig, 5. Erfurt, über dann die übernächste Woche, dann sind wir im Norden, Hannover, Bremen und Sonntag in Berlin. Und das geht weiter, barakallahu fikum, unser ganz normal Programm. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wenn ihr Fragen habt, auch im Internet, dann könnt ihr, wenn nicht, die vom Kass. شوف مش علاقه المغشوش وكذا وهذه الأمور.